Abschnitt 13 von Der Hund von Baskerville von Sir Arthur Conan Doyle. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 13. Kapitel. Sir Henry war sehr erstaunt, als er plötzlich in dunkler Nacht Sherlock Holmes sein Haus betreten sah. An und für sich überraschte ihn dessen Ankunft keineswegs, denn er hatte bereits seit einigen Tagen erwartet, dass die letzten Ereignisse ihn veranlassen würden, von London abzureisen. Nur machte er ein ziemlich verwundertes Gesicht, als er bemerkte, dass Holmes ohne jedes Gepäck ankam und nicht einmal versuchte, diesen eigentümlichen Umstand zu erklären. Sir Henry und ich halfen meinem Freunde mit unseren Sachen aus, so dass er im Gesellschaftsanzug im Speisesaal erscheinen konnte. Während des Essens teilten wir dem Baronet von den Ereignissen des Tages so viel mit, wie uns gut schien. Vorher aber hatte ich noch die peinliche Pflicht zu erfüllen gehabt, Barrymore und seiner Frau die Nachricht von Seldons plötzlichem Tode beizubringen. Der Mann empfand dabei gewiss nichts als Erleichterung, die Frau aber weinte bitterlich in ihre Schürze hinein. Für alle anderen war Selden der gesetzlose Totschläger und Mörder, aber für sie blieb er immer der lustige kleine Junge, der mit seinen Kinderfäustchen sich an die Hand der großen Schwester angeklammert hatte. »Ich habe mich seit Watsons zeitiger Abfahrt den ganzen Tag im Hause herumgemopst«, bemerkte der Baronet, »und ich verdiene wohl ein großes Lob dafür, denn ich habe mein Versprechen gehalten. Hätte ich nicht mein Wort gegeben, dass ich nicht allein ausgehen würde, so hätte ich wohl einen interessanten Abend haben können, denn Stapleton schickte mir eine Einladung zu, ich möchte doch ein bisschen herüberkommen.« »Ich zweifle nicht im Geringsten, dass Sie sogar einen sehr interessanten Abend gehabt haben würden«, sagte Holmes trocken. »Doch was ich sagen wollte, Sie haben wohl keine Ahnung, dass wir Sie bereits als Leiche mit gebrochenem Genick betrauerten?« Sir Henry riss vor Erstaunen die Augen auf und rief, »Wieso denn?« »Der arme Kerl hatte Ihre Kleider an. Ich fürchte, Ihr Diener, der sie ihm geschenkt hat, kann deshalb Ungelegenheiten mit der Polizei kriegen.« »Doch wohl kaum. Soviel ich weiß, war kein einziges von den Kleidungsstücken gezeichnet.« »Das ist ein Glück für ihn, und nicht nur für ihn allein, sondern für Sie alle. Denn Sie alle haben sich bei dieser Angelegenheit gegen Recht und Gesetz vergangen. Ich weiß nicht, ob ich nicht als gewissenhafter Detektiv vor allen Dingen die Pflicht hätte, sämtliche Hausbewohner zu verhaften. Watsons Berichte sind im höchsten Grade belastend.« »Aber wie steht's denn mit unserem Fall?« fragte Sir Henry. »Haben Sie die Fäden einigermaßen entwirren können? Watson und ich sind durch unseren Aufenthalt hier nicht viel klüger geworden. Ich werde vermutlich binnen sehr kurzer Zeit imstande sein, Ihnen die Situation ziemlich klar zu machen. Der Fall war außerordentlich schwierig und sehr verwickelt. Auch jetzt noch sind verschiedene Punkte da, die der Aufklärung bedürfen. Indessen auch diese werden wir erhalten.« Wie Watson Ihnen ohne Zweifel mitgeteilt hat, hatten wir zumindest ein sehr wichtiges Erlebnis. Wir hörten den Hund auf dem Moor. Ich kann also darauf schwören, dass nicht alles leere Einbildung ist. Na, ich habe drüben im Wilden Westen ziemlich viel mit Hunden zu tun gehabt und kann einen beurteilen, wenn ich ihn bellen höre. Und wenn Sie dem da einen Maulkorb und eine Kette anlegen können, so will ich vor aller Welt laut erklären, dass Sie der größte Detektiv aller Zeiten sind. Nun, ich glaube, ich werde dem Hunde nach allen Regeln der Kunst Maulkorb und Kette anlegen können, wenn Sie mir dabei helfen wollen. Ich will alles tun, was Sie mir auch sagen möchten. Vortrefflich. Und ich möchte Sie zugleich bitten, es blindlings zu tun, ohne auch nur eine Frage zu stellen. Ganz wie Sie wünschen. Wenn Sie das tun wollen, so haben wir, glaube ich, alle Aussicht, unser kleines Problem gelöst zu sehen. Ich zweifle keinen Augen. Plötzlich schwieg Holmes und starrte über mich hinweg vor sich hin. Das volle Lampenlicht fiel auf sein scharf geschnittenes Gesicht, dessen zu höchster Aufmerksamkeit angespannte Züge an ein klassisches Bildwerk, eine Verkörperung wachsamer Erwartung, erinnerten. »Was gibt's?« riefen Sir Henry und ich wie aus einem Munde. Ich konnte sehen, dass Holmes, als er seine Augen wieder senkte, eine innere Aufregung niederkämpfte. Seine Züge behielten ihren ruhigen Ausdruck, aber aus seinen Augen funkelte eine wilde Freude. »Entschuldigen Sie, wenn ein Kunstliebhaber sich von seiner Bewunderung hinreißen ließ«, sagte er, mit einer Handbewegung auf die an der gegenüberliegenden Wand hängende Reihe von Bildnissen hindeutend. »Watson behauptet allerdings, ich verstände von Kunst nicht das Allergeringste, aber das ist die reine Eifersucht, weil meine Ansichten darüber von den seinigen abweichen. Dies hier ist aber wirklich eine ganze Sammlung von sehr schönen Bildnissen.« »So, na, das höre ich mit Vergnügen«, sagte Sir Henry, indem er meinen Freund mit einiger Überraschung ansah. »Ich kann mich nicht für einen großen Kenner in diesen Dingen ausgeben und verstehe jedenfalls mehr von einem Pferd oder Stier als von einem Gemälde. Ich dachte nicht, dass Sie auch für die Beschäftigung mit Kunstsachen Zeit gefunden hätten. Wenn ich ein Bild sehe, so weiß ich, ob es gut ist oder nicht, und diese hier sind gut. Ich will wetten, die Dame da in der Ecke in dem blauen Seidenkleid ist ein Kneller, und der dicke Herr mit der Perücke muss von Reynolds gemalt sein. Es sind wohl lauter Familienbilder?« »Ohne Ausnahme.« »Wissen Sie die Namen der gemalten Personen?« »Barrymore hat mich darauf eingepaukt, und ich glaube, ich kann meine Lektion ziemlich gut hersagen.« »Wer ist der alte Herr mit dem Fernrohr?« »Das ist Konteradmiral Baskerville, der unter Rodney in Westindien diente. Der Mann im blauen Frack mit der Papierrolle ist Sir William Baskerville, zu Pitts Zeiten eines der hervorragendsten Mitglieder des Unterhauses. Und der Kavalier gerade meinem Platz gegenüber, der in dem schwarzen Sammetrock mit Spitzenkragen? Ah, ich glaube wohl, dass der Sie interessiert. Das ist der Urheber alles Unheils, der verruchte Hugo, dem die Baskervilles ihren Geisterhund verdanken. Den Mann werden wir wohl schwerlich je wieder vergessen.« Ich drehte mich neugierig und ziemlich überrascht nach dem Bilde um. »Ei, Sie«, rief Holmes, »er sieht ja ganz ruhig und sanftmütig aus, aber in den Augen scheint allerdings etwas Teuflisches zu lauern. Ich hatte mir unter Sir Hugo einen kräftigeren Mann und wilderen Burschen vorgestellt.« »Dass das Bild ihn wirklich darstellt, unterliegt keinem Zweifel, denn die Rückseite der Leinwand trägt seinen vollen Namen und die Jahreszahl 1647.« Holmes sagte nicht viel mehr während des Essens, aber das Bild des Wüstlings schien eine merkwürdige Anziehungskraft auf ihn auszuüben, und er hielt beständig seine Augen darauf geheftet. Erst später, nachdem Sir Henry sich auf sein Zimmer begeben hatte, wurde meines Freundes Gedankengang mir klar. Er führte mich, die Kerze in der Hand haltend, noch einmal in den Speisesaal zurück und beleuchtete das vom Alter dunkel gewordene Porträt an der Wand. »Sieh dir mal das Bild an. Fällt dir nicht etwas daran auf?« Ich betrachtete genau den breitkrempigen Federhut, die langen Locken, den Spitzenkragen und das dazwischen eingeschlossene, langgezogene, ernste Antlitz. Der Gesichtsausdruck war nicht brutal, aber spöttisch, hart und grausam. Die dünnen Lippen waren fest aufeinander gepresst, die Augen blickten kalt und herrschsüchtig. »Erinnert dich das Bild an einen, den du kennst?« fragte Holmes mich. »Die Kinnlade erinnert etwas an Sir Henry.« »Hm, ein ganz kleines bisschen vielleicht. Aber warte mal einen Augenblick.« Er stieg auf einen Stuhl und verdeckte mit dem gekrümmten rechten Arm den Schlapphut und die Ringellocken, während er mit der linken die Kerze näher an das Bild hielt. »Himmlische Güte!« rief ich erstaunt. Aus der Leinwand starrte mir Stapletons Antlitz entgegen. »Aha, jetzt siehst du es auch. Ich habe meine Augen darauf geübt, bei einem Gesicht die Züge zu sehen und nicht das Drum und Dran. Wer Verbrechen aufspüren will, muss vor allen Dingen eine Verkleidung durchschauen können.« »Aber dies ist ja eine geradezu wunderbare Ähnlichkeit. Man könnte meinen, es sei Stapletons Porträt.« »Ja, es ist ein interessantes Beispiel der Wiederholungen, die die Natur zuweilen liebt. Und in diesem Fall scheinen nicht nur die körperlichen, sondern auch die Charaktereigenschaften jenes alten Baskerville wiedererstanden zu sein. Man braucht nur eine Sammlung von Familienbildnissen zu studieren, um sich sofort zur Vererbungstheorie zu bekehren. Der Bursche ist ein Baskerville, so viel ist klar und deutlich.« »Und hat Absichten auf die Erbschaft?« »Natürlich. Der zufällige Anblick dieses Bildes hat mir eines der wichtigsten, in der Kette meiner Beweise noch fehlenden Glieder geliefert. Wir haben ihn, Watson, wir haben ihn, und ich kann darauf schwören, dass er vor morgen Abend so hilflos in unserem Netz zappeln wird wie einer von seinen geliebten Schmetterlingen. Eine Nadel, ein Stück Kork, ein Zettelchen, und da haben wir ihn in unserer Sammlung in der Bakerstraße.« Mit diesen Worten wandte Holmes dem Bilde den Rücken und brach in ein Gelächter aus. Ich habe ihn selten laut lachen hören, und wenn er's tat, so bedeutete es für den, welchem sein Lachen galt, nichts Gutes. Am anderen Morgen stand ich früh auf, aber Holmes war doch noch zeitiger aufgewesen, denn als ich mich ankleidete, sah ich ihn den Fahrweg entlang auf das Schloss zukommen. »Ja, ja, wir werden ein tüchtiges Tagewerk vor uns haben«, bemerkte er und rieb sich dabei voll Entzücken über diese Aussicht die Hände. »Die Netze sind alle aufgespannt, der letzte Akt kann beginnen. Ehe der Tag zu Ende ist, werden wir wissen, ob wir unseren großen, spitzschnäuzigen Hecht gefangen haben oder ob er uns durch die Maschen gegangen ist.« »Bist du schon draußen auf dem Moor gewesen?« »Ich habe von Grimpen einen Bericht über Seldons Tod nach Princetown geschickt. Ich glaube, versprechen zu können, dass keiner von euch in dieser Angelegenheit behelligt werden wird. Auch habe ich meinem treuen Cartwright Bescheid gegeben. Der gute Junge hätte sich sonst gewiss auf die Schwelle meiner leeren Hütte gelegt, wie ein Hund, der auf dem Grabe seines Herrn den Tod erwartet. Deshalb musste ich ihn darüber beruhigen, dass ich gesund und munter bin.« »Was haben wir jetzt zunächst zu tun?« »Sir Henry aufzusuchen. Ah, da ist er ja.« »Guten Morgen, Holmes«, rief der Baronet. »Sie sehen ja aus wie ein General, der mit seinem Generalstabschef den Plan einer Schlacht bespricht.« »Der Vergleich ist sehr richtig. Watson wollte meine Befehle einholen.« »Ich auch.« »Sehr angenehm. Wenn ich Sie recht verstanden habe, sind Sie heute Abend bei Ihren Freunden, den Stapletons, zu Tisch geladen?« »Ich hoffe, Sie kommen auch mit. Es sind sehr nette Leute, und ich weiß bestimmt, dass es Ihnen sehr lieb wäre, sie ebenfalls zu sehen.« »Ich fürchte, Watson und ich müssen nach London fahren.« »Nach London?« »Ja, ich glaube, so wie die Sachen jetzt liegen, können wir dort mehr von Nutzen sein.« Des Baronets Gesicht wurde merklich länger. »Ich hoffte«, sagte er nach einer kleinen Pause, »Sie würden mir zur Seite bleiben, bis der ganze Fall aufgeklärt ist. Baskerville Hall und das Moor sind nicht gerade ein angenehmer Aufenthalt, wenn man allein ist.« »Mein lieber junger Freund, Sie müssen mir ohne Bedenken Vertrauen schenken und genau tun, was ich Ihnen sage. Erzählen Sie nur Ihren Freunden, wir wären sehr glücklich gewesen, wenn wir hätten mitkommen können, aber eine dringliche Angelegenheit hätte unsere Anwesenheit in der Stadt erfordert. Wir hofften sehr bald nach Devonshire zurückzukehren. Wollen Sie nicht vergessen, dies auszurichten?« »Wenn Sie es durchaus wünschen.« »Ich versichere Ihnen, es ist unbedingt notwendig.« Ich sah an des Baronets finster zusammengezogenen Brauen, dass er unsere Abreise als Desertion ansah und dass ihn dies tief verletzte. »Wann gedenken Sie zu reisen?« fragte er endlich in kaltem Tone. »Unmittelbar nach dem Frühstück. Wir fahren nach Tomb Tracy, aber Watson lässt seine Sachen hier. Da haben Sie ein Pfand, dass er wiederkommt. Watson, du wirst Stapleton eine Zeile schreiben, dass du zu deinem Bedauern nicht kommen kannst.« »Ich habe große Lust, mit Ihnen nach London zu fahren«, sagte der Baronet. »Warum sollte ich eigentlich hier bleiben?« »Weil hier Ihr Posten ist. Weil Sie mir Ihr Wort gaben, Sie würden tun, was ich Ihnen sagte. Und ich sage Ihnen, Sie müssen hier bleiben.« »Also gut, ich bleibe.« »Noch eins. Ich wünsche, dass Sie nach Merripit House fahren. Schicken Sie aber Ihr Wägelchen zurück und sagen Sie den Stapletons, dass Sie beabsichtigen, zu Fuß nach Hause zu gehen.« »Zu Fuß über das Moor?« »Ja.« »Aber gerade davor warnten Sie mich ja so oft.« »Diesmal können Sie es in aller Sicherheit tun. Wenn ich nicht volles Vertrauen zu Ihren Nerven und zu Ihrem Mute hätte, so würde ich Ihnen den Vorschlag nicht machen. Aber es kommt alles darauf an, dass Sie zu Fuß übers Moor gehen.« »Dann will ich's tun.« »Und wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, gehen Sie keinen anderen Weg als den Fußpfad, der von Merripit House nach der Grimpener Landstraße führt. Übrigens ist das der nächste Weg nach Baskerville Hall und darum auch der natürlichste. Ich werde genau tun, was Sie mir sagen. Sehr gut. Es wäre mir angenehm, so bald wie möglich nach dem Frühstück abzufahren, damit ich am Nachmittag in London sein kann. Ich war über Holmes' Anordnungen sehr erstaunt, obwohl ich mich erinnerte, dass er am Abend vorher zu Stapleton gesagt hatte, sein Besuch würde nur bis zum Morgen dauern. Ich hatte aber nicht gedacht, dass er mich mit nach London nehmen würde, und vor allen Dingen konnte ich nicht begreifen, dass gerade in diesem Augenblick, dem kritischen, wie er selber sagte, wir uns alle beide entfernen sollten. Natürlich war aber nichts anderes zu tun, als ihm blindlings zu gehorchen. Wir verabschiedeten uns also von unserem sehr verstimmten Freunde, Sir Henry, und waren ein paar Stunden später auf dem Bahnhof von Tomb Tracy, von wo wir den Wagen nach Baskerville Hall zurückschickten. Ein kleiner Junge stand wartend auf dem Bahnhof und kam sofort auf Holmes zu, als er uns erblickte. »Haben Sie was zu befehlen, Herr?« »Du nimmst diesen Zug, Cartwright, und fährst nach London. Unmittelbar nach der Ankunft schickst du vom Bahnhof aus ein mit meinem Namen unterzeichnetes Telegramm an Sir Henry Baskerville. Wenn er das von mir verlorene Taschenbuch fände, so möchte er es mit der Post eingeschrieben nach meiner Wohnung in der Bakerstraße schicken.« »Jawohl, Herr.« »Und frage hier auf dem Stationsbüro, ob nichts für mich angekommen sei.« Der Junge kam mit einem Telegramm zurück, das Holmes mir hinreichte. Es lautete: »Telegramm erhalten. Komme mit unausgefülltem Verhaftsbefehl, treffe 445 ein. Lestrade.« »Das ist die Antwort auf mein Telegramm von heute früh«, sagte Holmes. »Lestrade ist meiner Meinung nach der Beste von den Beamten der Geheimpolizei, und wir werden vielleicht seinen Beistand nötig haben. Und nun, Watson, können wir unsere Zeit wohl nicht besser anwenden, als wenn wir bei deiner Bekannten, Frau Laura Lyons, einen Besuch machen.« Sein Feldzugsplan begann mir jetzt klar zu werden. Durch den Baronet wollte er die Stapletons überzeugen, dass wir abgereist wären. In Wirklichkeit dagegen würden wir im Augenblick, wo unsere Anwesenheit notwendig wäre, zur Hand sein. Wenn Sir Henry den Stapletons gegenüber das aus London erhaltene Telegramm erwähnte, so musste ihnen das den letzten etwa noch vorhandenen Verdacht benehmen. Mir war's, als sähe ich bereits unsere Netze sich immer dichter um den spitzköpfigen Hecht zusammenschließen. Frau Laura Lyons war in ihrem Arbeitszimmer und Sherlock Holmes eröffnete das Gespräch mit einer Geradheit und Freimütigkeit, die sie ganz verblüfft machte. »Ich beschäftige mich«, sagte er, »mit einer Untersuchung der Umstände, unter denen der Tod des seligen Sir Charles Baskerville erfolgt ist. Mein Freund hier, Herr Dr. Watson, hat mir mitgeteilt, welche Umstände Sie ihm erzählten und welche Sie ihm verschwiegen haben.« »Was soll ich ihm verschwiegen haben?« fragte sie herausfordernd. »Sie haben eingeräumt, Sir Charles gebeten zu haben, er möchte Sie um 10 Uhr an der Pforte erwarten. Wir wissen, dass er um diese Stunde und an diesem Ort den Tod fand. Sie haben verschwiegen, welche Verbindung zwischen den beiden Umständen besteht.« »Es besteht gar keine Verbindung.« »In diesem Fall muss allerdings das Zusammentreffen ein ganz außerordentliches genannt werden. Aber ich glaube, wir werden den Zusammenhang doch noch feststellen. Ich möchte ganz offen gegen Sie sein, Frau Lyons. Nach unserer Ansicht handelt es sich um einen Mord. Und in die Untersuchung wird wahrscheinlich nicht nur Ihr Freund Herr Stapleton verwickelt werden, sondern vielleicht auch seine Frau.« Die Dame sprang von ihrem Stuhl auf und rief: »Seine Frau?« »Diese Tatsache ist kein Geheimnis mehr. Die Person, die für seine Schwester galt, ist in Wirklichkeit seine Frau.« Frau Lyons hatte sich wieder gesetzt. Ihre Hände umfassten krampfhaft die Armlehnen des Stuhles, so krampfhaft, dass von dem Druck die rosigen Fingernägel weiß wurden. »Seine Frau«, wiederholte sie, »seine Frau! Er war ja niemals verheiratet!« Sherlock Holmes zuckte nur stumm die Achseln. »Beweisen Sie es mir, beweisen Sie es mir, und wenn Sie das können!« Der Blitz, der aus ihren Augen sprühte, sprach deutlicher als Worte. »Ich war auf Ihr Verlangen gefasst und hatte mich deshalb zu diesem Besuch vorbereitet«, sagte Holmes. Dabei zog er mehrere Papiere aus der Tasche. »Hier ist eine Fotografie des Paares. Sie ist vor 4 Jahren in New York aufgenommen worden. Auf der Rückseite steht Herr und Frau Bandeleur, aber Sie werden ihn ohne Schwierigkeiten erkennen und Sie ebenfalls, wenn Sie sie von Ansehen kennen. Hier sind als Aussagen glaubwürdiger Zeugen die Beschreibungen des Aussehens von Herrn und Frau Bandeleur, die damals die Privatschule von St. Oliver leiteten. Lesen Sie sie und sagen Sie mir dann, ob Sie noch die Identität des Paares bezweifeln.« Sie überflog die Schriftstücke und sah uns dann mit dem starren Gesicht eines verzweifelten Weibes an. »Herr Holmes«, rief sie endlich, »dieser Mann hatte mir die Ehe versprochen, unter der Bedingung, dass ich meine Scheidung durchsetzen könnte. Er hat mich belogen, der Schurke, hat mich auf jede erdenkliche Weise belogen. Kein wahres Wort hat er mir gesagt. Und warum? Warum? Ich bildete mir ein, alles geschehe um meinetwillen. Und nun sehe ich, dass ich immer nur ein Werkzeug in seiner Hand war. Warum sollte ich ihm Treue bewahren? Er hat mich stets betrogen. Warum sollte ich von ihm die Folgen seiner verruchten Taten abzuwenden suchen? Fragen Sie mich nach allem, was Sie zu wissen wünschen. Ich werde nichts, gar nichts verschweigen. Und eins schwöre ich Ihnen. Als ich jenen Brief schrieb, dachte ich nicht daran, dem alten Herrn, der stets mein großmütigster Freund gewesen war, irgendetwas zuleide tun zu wollen.« »Davon bin ich vollkommen überzeugt, Madame«, antwortete Sherlock Holmes. »Die Erzählung der ganzen Vorgänge möchte sehr peinlich für Sie sein. Vielleicht ist es Ihnen angenehmer, wenn ich die verschiedenen Punkte angebe. Wenn ich dabei einen Irrtum begehe, so können Sie mich berichtigen.« »Die Absendung des Briefes war Ihnen von Stapleton vorgeschlagen?« »Er diktierte ihn mir.« »Als Grund gab er vermutlich an, Sir Charles würde Ihnen mit einem Darlehen beistehen, um die Gerichtskosten Ihres Scheidungsprozesses decken zu können.« »Ganz recht.« »Als Sie dann den Brief abgesandt hatten, redete er Ihnen zu, Sie sollten lieber nicht hingehen?« »Er sagte mir, es verwunde seinen Stolz, dass ein anderer das Geld zu einem solchen Zweck hergebe. Er sei zwar selber ein armer Mann, aber er wolle den letzten Schilling hergeben, um die Hindernisse zu beseitigen, die uns trennten.« »Er ist augenscheinlich ein sehr zielbewusster Charakter.« »Und dann hörten Sie nichts mehr, als bis Sie den Bericht über Sir Charles' Tod in der Zeitung lasen?« »Nein.« »Und er ließ Sie schwören, dass Sie nichts von Ihrer Verabredung mit Sir Charles sagen wollten?« »Ja, er sagte, der Tod sei ein sehr geheimnisvoller, und ich würde sicherlich in Verdacht geraten, wenn von der Verabredung etwas bekannt würde. Er machte mir furchtbar bange, und ich blieb still.« »So dachte ich's mir. Aber Sie hatten einen gewissen Verdacht?« Sie zögerte und schlug die Augen nieder. Nach einer Pause aber antwortete sie, »Ich kannte ihn. Aber wenn er mir sein Wort gehalten hätte, so würde ich ihm das meinige nie und nimmer gebrochen haben.« »Ich glaube, Sie können von Glück sagen, dass Sie so davongekommen sind«, rief Sherlock Holmes. »Sie haben ihn in Ihrer Gewalt gehabt. Er wusste das. Und Sie sind trotzdem noch am Leben. Sie sind monatelang dicht am Rande des Abgrundes entlanggegangen.« »Wir müssen nun gehen, Frau Lyons. Wahrscheinlich werden Sie binnen ganz kurzer Zeit wieder von uns hören. Guten Morgen.« »Unser Fall rundet sich immer mehr ab, und eine Schwierigkeit nach der anderen verschwindet vor uns«, sagte Holmes, als wir auf dem Bahnhof standen und den von London kommenden Schnellzug erwarteten. »Bald werde ich in der Lage sein, eine einfache, zusammenhängende Darstellung eines der seltsamsten und sensationellsten Verbrechen der Gegenwart zu geben. Wer sich speziell für Kriminalistik interessiert, wird sich des ähnlichen Falles erinnern, der sich im Jahre 1866 in Grodno in Kleinrussland zutrug. Außerdem natürlich der Andersonschen Mordtaten in North Carolina. Aber unser Fall hier weist einige Züge auf, die in ihrer Art ganz einzig dastehen. Selbst jetzt haben wir noch keinen ganz klaren Beweis gegen diesen überaus verschlagenen Mann. Aber es sollte mich außerordentlich wundern, wenn nicht alles vollkommen aufgeklärt wäre, ehe wir heute Nacht zu Bette gehen.« In diesem Augenblick kam der Londoner Schnellzug mit betäubendem Lärm herangebraust. Er hielt, und ein kleiner, handfester Mann mit einem Bulldoggengesicht sprang aus einem Abteil erster Klasse auf den Bahnsteig. Wir schüttelten uns alle drei die Hand, und ich sah sofort an der ehrerbietigen Art, wie Lestrade meinen Freund ansah, dass er seit unserem ersten Zusammenarbeiten mancherlei gelernt hatte. Ich erinnerte mich noch sehr gut des verächtlichen Spottes, womit der Mann der Praxis die Theorien des Grüblers abgetan hatte. »Haben Sie was Gutes für mich?« fragte der Beamte. »Den großartigsten Fall, der seit Jahren vorgekommen ist«, antwortete Holmes. »Wir haben 2 Stunden zu unserer freien Verfügung. Ich glaube, wir können sie nicht besser anwenden, als indem wir einen Bissen essen. Und dann, Lestrade, sollen Sie den Londoner Nebel aus Ihrer Kehle loswerden und dafür ein bisschen reine Nachtluft von Dartmoor einatmen. Sie waren noch niemals hier? Na, ich denke, Sie werden Ihren ersten Besuch schwerlich vergessen.« Ende von Abschnitt 13.